Er pflanzte die Blumen ins grüne Feld, wer weckte die sprossenden Keime, wer hat sie so prächtig dahingestellt, die rauschenden Sträucher und Bäume. Wer legte den schönen Garten an? Wer legte den schönen Garten an? Das hat der Vater im Himmel getan. Das hat der Vater im Himmel getan. Wer machte den murmelnden frischen Quell, ließ Bäche und Flüsse ergießen, das segnet die Lande sie klar und hell, wie silberne Adern durchfließen. Wer wies ihnen allen ihre Bahn? Wer wies ihnen allen ihre Bahn? Das hat der Vater im Himmel getan. Das hat der Vater im Himmel getan. Und blick ich nach oben bei finster Nacht und sehe die Heere der Sterne und sehe sie funkeln in ewiger Pracht, da wünscht ich zu wissen so gerne. Wer zündete jene Lichter an? Wer zündete jene Lichter an? Das hat der Vater im Himmel getan. Das hat der Vater. Der Vater.